aufgebracht, das zu verwirklichen, wovon ich immer geträumt habe. Stop! erkennen und wie die Fackel brennen, die dir die Richtung zeigt in dieser Dunkelheit. Dein noch so junges Leben, das wird unsterblich sein. Ein Ziel, ein Schuss, dir weit voraus, der letzte Griff zur Panzerfaust. Ein junger Soldat war nun ganz allein. Wie groß kann ein Wille denn eigentlich sein? Einer wie er zählt heute wie tausend. Es war ein Triumph und Sieg seines Glaubens. Er ist gefallen und starb im Mai. Doch vorher da fraß der Gegner noch Blei. Ein Abschiedsbrief lag in seiner Faust. Verzeih mir, Frau Mutter, ich komm nicht nach Haus. Der Koloss! Tief in seinen Fesseln, in den Zeiten größter Not. Beseelt von deutschen Dichtern, inspiriert von deutschen Denkern. Das sind auf Fürchte seine Linke, und es hält in seinen Hinken. Es ist Winter in Stalingrad. Sturm. Zerren wir jetzt 109, gibt uns Schwenk vom Feinde ab. Schüsse in den Motorblock, willkommen in Afrikas Wüstensender. Wieder gewinnt Marseille an Höhe, die gelbe 14 triumphiert. Die Gegner halten den Atem an, es ist wieder eine Curtis abgeschmiert. 17 Mal traf die unsichtbare Faust, 17 Feinde bezwang er an einem Tag. Ein Mann allein löscht mehr als eine ganze Staffel aus gegen den Feind, ein gewaltiger Schlag. Asse der Luft, die Kriegshelme fliegen, es tobt die Schlacht am Horizont. Asse der Luft, geboren um zu siegen, sterne schwingen an der Front. Ging der 22-Jährige in die ätherische Welt Asgards. Während eines Fluges ohne Feindkontakt versagte sein Motor, sodass Marseille die Maschine mit dem Fallschirm verlassen musste. Dabei schlug sein Kopf gegen das Leitwerk. Ohnmächtig stürzte er mit geschlossenem Fallschirm zu Boden und war sofort tot. Auf einer kleinen Steinpyramide im Kriegerfriedhof Derna ist zu lesen: Hier ruht unbesiegt Hauptmann Hans-Joachim Marseille. Asse der Luft, die Kriegshelme fliegen, es tobt die Schlacht am Horizont. Asse der Luft, geboren um zu siegen, sterne schwingen an der Front. Asse der Luft, die Kriegshelme fliegen, es tobt die Schlacht am Horizont. Asse der Luft, geboren um zu siegen.

gefallen bin. Ehre. Februar 1944, Russlandfeldzug. 50.000 deutsche Soldaten und europäische Freiwillige sind im Kessel von Tscherkassy von einer überwältigenden Übermacht der Roten Armee eingekesselt. Es galt, dem Befehl zum Ausbruch aus dem Kessel Folge zu leisten. Eine herausragende Rolle in diesem Unternehmen spielte die 5. SS-Panzerdivision Viking. In Chandarovka fand am 15. Februar 1944 die letzte Befehlsausgabe bei der Division Viking statt. Die klaren Worte des Kommandeurs werden im Folgenden von Leon de Grell wiedergegeben. Nur eine verzweifelte Anstrengung kann uns noch retten. Warten ist zwecklos. Morgen früh um 5 Uhr treten die 50.000 Mann des Kessels zum Angriff gegen jeden Widerstand nach Südwesten an. Durchbruch oder Tod. Eine andere Lösung gibt es nicht. Heute Abend um 23 Uhr beginnen die Truppenbewegungen. Doch kurz vor dem Ausbruch trat noch einmal eine schwere Krise ein. Feindliche gepanzerte Verbände brachen in die Nachrückstellungen ein, um der Ausbruchsbewegung in den Rücken zu stoßen. Einzig und allein die Panzer der Division Viking waren in der Lage, den Feind für eine kurze Zeit aufzuhalten. Und über diese Helden handelt folgendes Lied. Feindlich. gegen die Übermacht fanden sie ihr ehernes Grab. Ich sah sie kurz bevor sie sich auf den Feind stürzten. Diese jungen Panzersoldaten boten ein wunderbares Bild. In ihren kurzen, schwarzen, mit Silber verzierten Uniformröcken standen sie in der Panzerkuppel und wussten, dass sie dem Tode entgegenfuhren. Mehrere trugen stolz am Halse das Band mit dem großen, schwarz-silbernen Ritterkreuz. Glänzende Ziele für den Feind. Keiner dieser hervorragenden Kämpfer schien erregt oder auch nur bewegt. Sie rollten auf ihren Ketten durch den Schnee und durch das Gewirr der Rückzugsarmee. Keiner kam zurück, kein Panzer, kein Mann. Befehl war Befehl. Um eine Stunde Zeit zu gewinnen, die Stunde, die vielleicht noch Zehntausende von Soldaten des Reiches und Europas zu retten vermochte, starben die deutschen Panzersoldaten bis zum letzten Mann im Süden von Chandarowka am Morgen des 17. Februar 1944. Eitel wie Wunden, man vergisst den Schmerz. Doch nie wirst du schwinden aus meinem Herz. Nie schwinden aus meinem Herz. Du warst mein bester Kamerad. Doch oft wird es Schmerzen an deinem Grab. Doch wir werden uns wiedersehen und neue Wege gehen. Letzter Gruß an deinem Grab von mir, dein Freund und Kamerad. Es bleibt die Erinnerung. Ein letzter Gruß an deinem Grab von mir, dein Freund und Kamerad. Es bleibt ein Blick zurück. gegeben hast. Du brachtest Opfer voller Leidenschaft. Doch dein Tod darf nie vergessen sein. Steht auf dein Grab verlassen und allein. Und allein. Und allein. Und allein. Ich seh mein Vaterland heute Abend, für das die Männer wie du ein Stapel. Und ich denke oft ganz still bei mir, warum stehst du heute nicht neben mir? Neben mir. Wenn wir da einst vor dem Tore stehen, über den die alten Banner wehen, wirst du im Geiste bei uns sein und marschierst in unseren Reihen. Wenn wir da einst vor dem Tore stehen, über den die alten Banner wehen, haben wir deinen Schwur vollbracht. Die Heimat ist ein neuer Wort. Männer wie du, tapfer bis in das Mark, macht in die Heimat groß und stark. Ihr wart stolz und immer kampfbereit, Speerspitze einer neuen Zeit. Neue Zeit. Neue Zeit. Neue Zeit. Du hast den Neid niemals gebrochen. Du bist durch Dreck und Schlamm gekrochen. Du hast jetzt trotz dem Frost der Nacht gestanden vor in jeder Schlacht. In jeder Schlacht. Wenn wir da einst vor dem Tore stehen, über den die alten Banner wehen, wirst du im Geiste bei uns sein und marschierst in unseren Reihen. Wenn wir da einst vor dem Tore stehen, über den die alten Banner wehen, haben wir deinen Schwur vollbracht. Die Heimat ist ein neuer Wort. Du und alle deine Kameraden, ihr habt unendlich viel ertragen. Vergessen werden wir euch nicht. Euer Schicksal wird unsere Pflicht. Unsere Pflicht, unsere Pflicht, unsere Pflicht. Im Geiste stehen wir Seite an Seite, für das Erbe sind wir bereit. Im Geiste stehen wir Seite an Seite, für Treue und Einigkeit. Und Einigkeit. Vor dem Tore stehen, über den die alten Banner wehen, wirst du im Geiste bei uns sein und marschierst in unseren Reihen. Wenn wir da einst vor dem Tore stehen, über den die alten Banner wehen, haben wir deinen Schwur vollbracht. Die Heimat ist ein neuer Wort.